Hallo und guten Tag. Zuerst einmal eine Frage. Glauben Sie an Zeichen? Ich glaube daran. Sie haben mir in meinem ganzen Leben als Medium bewiesen, dass man immer darauf hören muss. Nun, sehen Sie, unsere Begegnung, die Vision Ihrer Aura, die ich hatte, die Analyse Ihrer astrologischen Eigenschaften, die ich durchführen konnte, sind für mich wichtige Zeichen. Zeichen, an denen man einen wunderbaren Menschen erkennt. Deswegen habe ich Sie ausgewählt, eine Zuwendung von großem Wert vorrangig zu erhalten. Meine seherische und astrologische Erfolgsagenda. Einem gewöhnlichen Menschen eine solche Gabe zu machen, wäre, wie man so sagt, Perlen vor die Säue geworfen. Meine Erfolgsagenda ist das Ergebnis 30-jähriger esoterischer Forschungen. 30 lange Jahre, in denen ich mein ganzes Wissen in den Dienst eines einzigen Ziels gesetzt habe. Die geheimen Phänomene an den Tag zu bringen, die das menschliche Schicksal kontrollieren. Ich habe gerade diese beträchtliche Arbeit abgeschlossen und meine Ergebnisse sind verblüffend. Wie ich Ihnen in meiner E-Mail sagte, übertreffen Sie alle meine Hoffnungen. Stellen Sie sich vor, es ist mir gelungen, das Geheimnis der Tage und Uhrzeiten zu entdecken, die Monat für Monat ein ganzes Jahr lang erfolgsträchtig sind. Und mit Erfolg meine ich Glück, Wohlbefinden, Liebe, Freundschaft, also die Erfüllung aller Träume. Ja, Sie haben richtig verstanden. Es gibt Tage und Uhrzeiten, die sich unter der Herrschaft von Planetenenergien und Bewegungen zu außerordentlich positiven Impulsen öffnen. Es gibt leider genauso äußerst ungünstige Tage, Tage und Uhrzeiten, die besonders unheilvoll sind. Diese Erkenntnis habe ich nicht aus dem Hut gezaubert. Nein, nein, ich habe sie über meine 30-jährige Arbeit erworben. 30 lange Jahre mit täglichen astrologischen Analysen, aber auch mit ständigen medialen Beobachtungen sowie strengsten mathematischen und numerologischen Kontrollen. Das zeigt Ihnen schon, wie zuverlässig meine Erfolgsagenda ist, wie unanfechtbar diese Unterweisungen sind. Bevor ich Ihnen schrieb, habe ich die Methode mit der Realität konfrontiert, für mich und einige meiner besten Freunde. Die erzielten Ergebnisse waren ganz einfach umwerfend. Aber vielleicht fällt es Ihnen schwer zu glauben, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Dann erlauben Sie mir, ein Beispiel hinzuzuziehen, um Sie zu überzeugen, dass meine Worte ernst gemeint sind. Warum haben Sie beispielsweise nie ernsthafte Gewinne im Spiel gemacht? Weil Sie nie an einem günstigen Tag oder zu einer günstigen Uhrzeit gespielt haben. Und wie kann ich das so entschieden behaupten? Weil Gewinner, alle großen Gewinner, ihr Glück an einem für das Spiel günstigen Tag versucht haben. Zu einer ebenso günstigen Uhrzeit. Auch das habe ich jahrelang verfolgt. Sie können diese Behauptung im Übrigen schnell selbst überprüfen. Wie? Oh, ganz einfach, wirklich sehr einfach. Indem Sie die Unterweisungen meiner Erfolgsagenda zu Ihren Nutzen umsetzen. Was meinen Sie, warum nehmen Schwierigkeiten bis heute einen so großen Raum in Ihrem Leben ein? Nun, ich weiß es, weil es Ihnen nicht bewusst war, dass es im Jahr günstige und ungünstige Tage gibt, unterstützende und unheilvolle Uhrzeiten. Sobald Sie meine mediale und astrologische Agenda in Besitz genommen haben, machen Sie Ihren ersten Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Sie erfahren alle geheimen Impulse, die das Leben kontrollieren, und befreien Sie schnell von all Ihren Sorgen. Sie knüpfen an das Glück, an die Liebe, an das gute Geschick an. Sie können also ein neues Leben beginnen, das voll und ganz dem Glück gewidmet ist. Im unteren Teil des Bildschirms wird ein Banner angezeigt. Klicken Sie es an, ohne länger zu warten. Es führt Sie direkt zum Gegenstand Ihres demnächst eintreffenden Erfolgs. Meine mediale und astrologische Agenda. Bis gleich.